KI in der Verwaltung. Wie künstliche Intelligenz die Behörden schneller macht. Es ist schon dunkel an diesem Freitagabend im Oktober, als die MS Königin Silvia von der Anlegestelle Pier 4 am Neckarstaden ablegt. Ein Stück flussabwärts im Heidelberger Stadtteil Wieblingen hat Aleph Alpha sein Büro. Aber jetzt geht es den Fluss hinauf. Rechts die hell erleuchteten Gebäude der Altstadt mit der Universität aus dem 14. Jahrhundert und dem mittelalterlichen Marstall, der längst zur Zeughausmensa umgebaut wurde. Am linken Flussufer liegt dunkel der Heiligenberg mit dem beliebten Philosophenweg, von dem Studierende und Gäste gern auf die Stadt und die Schlossruine aus rotem Sandstein blicken. Als das Schiff unter dem in warmem Gold erstrahlenden Wahrzeichen der Stadt entlangfährt, tritt auf dem Unterdeck Jonas Andrulis ans Mikrofon. Der 42-Jährige trägt einen gepflegten Bart und wie so oft ein graues Hemd über dem schwarzen T-Shirt seiner Firma Aleph Alpha. Er und diese Firma sind Deutschlands, vielleicht sogar Europas größte Hoffnung im weltweiten Innovationswettbewerb um KI-Sprachmodelle. Schon 2019 hat der Seriengründer und frühere Apple-Manager geahnt, wie wichtig diese Technologie werden könnte und wie essentiell es sein würde, dass Europa seinen Unternehmen und Behörden eigene Sprachmodelle anbieten kann. Im Oktober 2023 ist Luminous das einzige marktverfügbare europäische Basismodell für Unternehmen, das mit 70 Milliarden Parametern vielfältig einsetzbar ist und laut dem Center for Research and Foundation Models der Stanford University in verschiedenen Bereichen mit GPT-3 von OpenAI mithalten kann. Im Dezember kommt das Mixtral-Modell des Pariser Startups Mistral hinzu, das sich vor allem an Entwickler richtet. Es ist ein ungleicher Wettbewerb zwischen den US-Unternehmen und den europäischen Startups, und es ist noch völlig offen, wie er ausgehen wird. Auf der MS Königin Silvia scharen sich jetzt Menschen um Jonas Andrulis, die wollen, dass Deutschland den Technologieriesen im Silicon Valley etwas entgegenzusetzen hat. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Anwälte, Wissenschaftler, Vertriebspartner und auch ein paar Investoren. Andrulis spricht auf Englisch, damit das ganze Team ihn versteht. Von Journalisten würde ihm eine Frage immer wieder gestellt, sagt er, und gibt sinngemäß wieder: Wie wollt ihr gewinnen? Ihr tretet gegen die größten Unternehmen der Welt an, die praktisch unbegrenzte Finanzmittel haben. Seine Antwort, sagt Jonas Andrulis, sei immer die gleiche: Aleph Alpha sei nicht allein. Das Team habe Partner, mit denen es gemeinsam für Souveränität kämpfen könne, für eine Ära, in der KI nicht von großen Monopolisten kontrolliert würde. Von dieser Souveränität spricht der Gründer immer wieder. Sie ist nach seinen Worten die Mission von Aleph Alpha. Was er damit konkret meint? Dass KI nicht von den großen Monopolisten kontrolliert wird. Er führt das auf dem Schiff aus. Bürger, Politikerinnen und Unternehmer in Europa sollten die Technologie verstehen, entwickeln und so einsetzen können, wie es ihren Werten und Bedürfnissen entspricht. Oft weist er darauf hin, dass die US-Sprachmodelle kalifornische Antworten geben, die Sprachmodelle und eingebaute Filter also auch kulturelle Eigenheiten und soziale Erwünschtheit antrainiert bekommen hätten. Andrulis, der FDP-Mitglied ist, sieht das als eine Art Bevormundung und will seine Kunden selbst entscheiden lassen. Auf der MS Königin Silvia sagt er kämpferisch: Wir gestalten unsere Zukunft selbst. Die Worte sind nicht nur Nettigkeiten in Richtung der anwesenden Geschäftspartner. Tatsächlich hat Andrulis diese Antwort in den Wochen vor und nach der Veranstaltung immer wieder gegeben. Vielleicht braucht er sie wie eine Art Mantra auch selbst. Ein Blick über die Feiergesellschaft reicht aus, um zu verstehen, warum Andrulis die Frage nach Aleph Alphas Chancen überhaupt so oft gestellt wird. Gemessen an der Zahl der Mitarbeiter ist Deutschlands größte Hoffnung im Wettbewerb der KI-Unternehmen klein. Selbst mitsamt Gästen kann die 60-Mitarbeiter-Firma das Flaggschiff der Weißen Flotte nicht einmal zur Hälfte füllen. Jonas Andrulis fährt fort. Wir haben viele Dinge erreicht, von denen mir kluge Leute vor 4 Jahren gesagt haben, dass sie unmöglich wären, sagt er. KI-Forschung und Entwicklung in Deutschland aufbauen, unmöglich. Dies hauptsächlich mit europäischem Kapital finanzieren. Unmöglich. Unser eigenes Rechenzentrum bauen? Unmöglich. Forschungsbeiträge leisten, die die gesamte Technologiekategorie mitdefinieren? Unmöglich, sagt er. Und jetzt treten wir in eine neue Ära ein. Aleph Alpha hat zu diesem Zeitpunkt etwa 30 Millionen Euro Kapital von vorrangig europäischen Geldgebern wie dem Münchner Wagniskapitalgeber Early Bird aufgenommen. Und wohl alle Gäste auf dem Schiff wissen, dass die Verkündung der nächsten deutlich größeren Finanzierungsrunde nur noch eine Frage der Details ist. Ein eigenes Rechenzentrum hat die Firma 2022 im Raum Bayreuth eröffnet. Aktuell belegt es auf der Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer immerhin Platz 88. Und auch zur Forschung an Sprachmodellen hat Aleph Alpha nach Meinung von Experten bereits nennenswert beigetragen. Mehrfach hat die Firma bewiesen, dass sie mit neuen Funktionalitäten die Entwicklung von Sprachmodellen weltweit beeinflussen und neue Standards setzen kann. Zwar ist Aleph Alphas Sprachmodell Luminous nicht so leistungsfähig wie das führende Modell von OpenAI. Aber es kann sich beispielsweise erklären. Nutzer von Luminous können nachvollziehen, auf welche Quellen und welche Textstellen oder Bildinhalte es sich bezieht, wenn es Informationen angibt. Außerdem zeigt es an, ob es Daten finden konnte, die im Widerspruch zu einer generierten Antwort stehen. Das ist wichtig, weil KI-Modelle bei unzureichender Datengrundlage zu sogenannten Halluzinationen neigen. In diesen Fällen sind die Aussagen frei erfunden und inhaltlich oft völlig falsch. Erst mit der Erklärbarkeitsfunktion wird generative KI deshalb für viele Unternehmen und insbesondere für Behörden überhaupt nutzbar. Kabinettsvorlagevermerk auf Knopfdruck. Dass die generative KI von Aleph Alpha in baden-württembergischen Amtsstuben tatsächlich schon zum Einsatz kommt, ist allen voran der Verdienst eines Mannes, der 120 Kilometer entfernt von Heidelberg sitzt und die Verwaltungsprozesse digitalisieren und effizienter machen will. Am liebsten mit jungen Unternehmen aus dem eigenen Bundesland. Der Grünen-Politiker Florian Stegmann ist Staatsminister und Chef der Staatskanzlei in Stuttgart. Stegmanns Amtssitz ist die Villa Reitzenstein, die zwischen 1910 und 1913 für die Baronin Helene von Reitzenstein im Barockstil erbaut wurde. Sie steht hoch über der Stadt am Hang des Bobser. Und wer hinauf will, der muss nach der Sicherheitskontrolle noch ein Steffel nehmen, wie die Stuttgarter zu Treppenanlagen sagen. Als meine Kollegin und ich oben ankommen, empfängt uns Stegmann an einem runden Tisch im holzvertäfelten Eckzimmer, das laut einer goldenen Inschrift am Türrahmen früher Teezimmer hieß. Er selbst nimmt unter dem Ölgemälde von Reinhold Meyer Platz, der 1945 bis 1952 württembergisch-badischer Ministerpräsident war und dann zum ersten baden-württembergischen Ministerpräsidenten wurde. Das Ambiente samt dem Herrn im opulenten Goldrahmen steht in einem bemerkenswerten Kontrast zu dem smarten Typen, der im schwarzen Anzug und schwarzer Krawatte davor sitzt und über die dringende Notwendigkeit von Digitalisierung in der Verwaltung spricht. Die Frage, wie er schon 2022 vor dem Hype um ChatGPT auf die Idee kam, KI in die Verwaltung zu bringen, korrigiert er freundlich, aber mit einem gewissen Stolz. Ich muss Sie korrigieren, ich bin 2021 schon auf die Idee gekommen, künstliche Intelligenz in die Verwaltung zu implementieren. Dahinter stehe auch sein zweites Amt als Koordinator der Landesregierung für Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung, sagt er, und ein Podcast, den er vor etwa 2 Jahren gehört habe. Dort habe er verfolgt, wie eine KI am Kundentelefon eines Friseursalons Termine zum Haarschneiden vergeben habe. Ich dachte, wenn die Maschine so freundlich antwortet und Kunden besser betreut als wahrscheinlich manches andere Servicetelefon, dann hat das Riesenpotenzial, erzählt Stegmann. Daraufhin habe er das Innovationslabor des Landes, InnoLab BW, beauftragt herauszufinden, wie man KI in der Verwaltung einsetzen könnte. Zurück kam das InnoLab mit Aleph Alpha. 2 Jahre später haben 330.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der baden-württembergischen Landesverwaltung Zugriff auf eine KI-Assistenz mit dem Namen F13, das die Verwaltung und das Jungunternehmen zusammen entwickelt haben. Der Name ist eine Anspielung auf die Funktionstasten in der obersten Reihe der Computertastatur, mit denen sich bestimmte Arbeitsschritte schneller und einfacher ausführen lassen als mit der Maus. Die Tasten F1 bis F12 gibt es schon, F13 steht in Baden-Württemberg jetzt für beschleunigte Verwaltungsprozesse per Knopfdruck. Das Programm funktioniert ähnlich wie ChatGPT, wurde aber speziell für den Einsatz in der Verwaltung angepasst und optimiert. Als oberstes Ziel will die Landesverwaltung damit die Informationsflut für die Beschäftigten beherrschbar machen und das interne Wissensmanagement verbessern. Die konkreten Anwendungsfälle und Anforderungen hat das InnoLab zusammen mit Aleph Alpha erarbeitet. Bei dem derzeit noch im Prototyp-Stadium befindlichen Programm gibt es drei Funktionen: Zusammenfassen, Recherchieren und die Erstellung eines Kabinettsvorlagevermerks. Ein Kabinettsvorlagevermerk ist eine Art Kurzbriefing für die Minister, mit dem sie über den Sachstand zu einem Tagesordnungspunkt der Kabinettssitzung informiert werden. Bisher mussten ihre Mitarbeiter dafür die Information selbst zusammenfassen. Jetzt bekommen sie per Knopfdruck einen Entwurf, der direkt nach den Vorgaben des jeweiligen Ministeriums formatiert ist. Es gibt Unterpunkte wie eine Kurzzusammenfassung, Verfahrenshinweise, eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte und einen Platzhalter für eine Stellungnahme. Die politische Bewertung soll die KI nicht vornehmen, die Schlussfolgerung trifft der jeweilige Mitarbeiter, sagt Florian Stegmann. Dafür haben wir auf einmal sehr viel mehr Zeit. Er kann überlegen, was heißt das eigentlich? Wird der Koalitionsvertrag umgesetzt? Ist das eine gute Initiative? Ist die vielleicht presserelevant? Was wäre der nächste Vorschlag? In Entwicklung befindet sich noch der Vermerkomat, der Fließtexte aus verschiedenen Dokumenten wie internen Landtagspapieren, Zeitungsartikeln und Geschäftsberichten erstellen kann. Zwar können sich die Nutzer bei F13 genauso wie bei anderen generativen KI-Lösungen nie sicher sein, dass in dem maschinell erzeugten Text keine Fehler sind. Aber F13 bietet immerhin eine Hilfestellung, um das schneller zu überprüfen. Bei allen Zusammenfassungen können sich die Nutzer für jeden Stichpunkt anzeigen lassen, auf welche Quelle sich die KI bezieht. Bei der Einführung von F13 hatte Baden-Württemberg Glück. Der Prototyp stand bereit, als sich der große Hype um ChatGPT 2023 in Deutschland ausbreitete. Jeder wollte ChatGPT ausprobieren, sagt Stegmann. Die Sorge, dass Beschäftigte auch vertrauliche Regierungsinformationen in den Chatbot eines US-Technologieunternehmens eingeben könnten, habe die Politik umgetrieben. Wir hatten ein souveränes und von uns verantwortetes Tool, das die Beschäftigten in ihrem Geschäftsbereich ausprobieren konnten, sagt Stegmann. Andere Verwaltungen standen indes mit leeren Händen da. Die Nachricht von der Lösung aus Baden-Württemberg hat so schnell die Runde gemacht. Der Staatsminister ist nach eigenen Worten vom Interesse der anderen Landesregierung, der Bundesregierung und der Kommunen überwältigt worden. Alle ziehen und zerren und wollen es jetzt sofort nutzen. Die Bundesregierung will vertrauenswürdige KI fördern. Dass dahinter mehr als Marketing für die eigene Sache steckt, hat der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, bestätigt. Es ist in der Tat mein Ziel, dass wir das so schnell wie möglich auch in die Verwaltung des Bundes übernehmen, sagt er zu F13. Anlass für die Aussage war eine Pressekonferenz in Heilbronn. Knapp 70 Kilometer entfernt von Heidelberg soll dort nach dem Willen des Lidl-Gründers Dieter Schwarz Europas größtes Zentrum für KI-Entwicklung entstehen, der Innovation Park Artificial Intelligence, IPAI. Mit Milliarden aus der Dieter-Schwarz-Stiftung wird ein Campus mit Arbeitsplätzen und Laboren für 5000 Entwickler und Forscher aufgebaut. Firmen mit ihren kommerziellen Projekten sollen sich ansiedeln. Dieter Schwarz will aber auch Bildung und Wissenschaft im Bereich der KI fördern. Und wie auf der Pressekonferenz verkündet wird, sollen Wissenschaftler von dort mit an Aleph Alphas kniffligsten Forschungsfragen arbeiten. Ihre Ergebnisse können dann auch wieder die KI für die Verwaltung besser machen. Künstliche Intelligenz werde sehr viele Probleme lösen, die wir in der analogen Welt nicht mehr gut bewältigen können, sagt Wissing. Mit Blick auf den Staat nennt er das Fachkräfteproblem in der Verwaltung. Vieles könne mit künstlicher Intelligenz schneller erledigt werden. Für alltägliche Verwaltungsdienstleistungen, Termine vereinbaren, immer längere Wartezeiten und Nummern ziehen vor Ort, all das führe zu gesellschaftlicher Frustration, die mit künstlicher Intelligenz vermieden werden könne. Und deswegen wird es sehr wichtig sein, dass wir im Bereich der öffentlichen Verwaltung KI-gestützte Systeme nutzen, sagt der FDP-Minister. Er glaubt, wir haben gar keine Alternative dazu. Klar wird in Heilbronn aber auch, dass in der Verwaltung von Bund und Ländern trotz des Automatisierungsdrucks nicht irgendeine KI implementiert werden kann und soll. KI-Systeme erhöhen die Produktivität in einem solchen Maße, dass künftig wohl nur noch diejenigen mithalten könnten, die KI nutzen, führt Volker Wissing aus. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darauf vorbereiten, schnell KI-Systeme zu implementieren, aber eben auch dafür zu sorgen, dass KI-Systeme vertrauenswürdig sind. Der Prozess dürfte nicht verzögert werden durch Fragen der Manipulation und Transparenz. Und deswegen haben wir ein großes Interesse daran, dass wir KI Made in Europe bekommen. Im August weiß Volker Wissing auf Nachfrage nicht, wie weit die Gespräche über die Einführung von F-13 in den Bundesministerien fortgeschritten sind. Die soll es bereits geben, entscheiden muss darüber aber Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. In den darauffolgenden Wochen und Monaten wird sich der Digitalminister bei öffentlichen Auftritten immer häufiger zu KI äußern. Und es wirkt zunehmend so, als wolle er Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen die Kompetenz für das Thema streitig machen. In Branchen und Regierungskreisen ist zu diesem Zeitpunkt zu hören, dass sich viele Unternehmen und Forschungsinstitute mit ihren KI-Belangen jetzt beim Digitalministerium melden, das sei dafür empfänglicher als das Wirtschaftsministerium. In einer Sache scheinen Wissing und Habeck aber auf einer Linie zu sein. Beide versuchen, die anstehende KI-Regulierung in Brüssel so zu gestalten, dass sie für junge KI-Unternehmen keine Startschwierigkeiten darstellen. Wissing wirbt bei einer Veranstaltung der FDP-Bundestagsfraktion in Berlin dafür, dass der AI Act der EU nur die Produkte regulieren, aber nicht die Technologie steuern soll. Berlin tut viel, so der Eindruck in diesen Tagen, um seinen KI-Hoffnungsträger Aleph Alpha alle möglichen Hürden aus dem Weg zu räumen. Eine Mission entgegen aller Wahrscheinlichkeit? Die Hoffnungen auf einen europäischen KI-Champion werden nicht nur von gemeinnützigen Stiftungen und in Berlin gehegt. Auch viele deutsche Industrieunternehmen wollen ihre sensiblen Daten lieber einem Anbieter aus Deutschland anvertrauen als den großen US-Tech-Konzernen. Es ist Anfang November 2023, als Aleph Alpha seine lange erwartete Finanzierungsrunde verkündet. 500 Millionen Dollar sind es geworden. Neben dem IPAI beteiligen sich unter anderem einige der bekanntesten deutschen Konzerne. Der Industriekonzern Bosch, die Schwarzgruppe mit Kaufland und Lidl und der Softwarekonzern SAP. Zusammen stemmen sie die zweitgrößte Finanzierungsrunde, die es für ein KI-Unternehmen in Europa je gegeben hat. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommt persönlich zu einer Pressekonferenz in Berlin, um die Nachricht mit zu verkünden. Jonas Andrudes aber ist kein Mensch, den das in Euphorie versetzt. Zu realistisch schätzt er seine Chancen ein. Seine 500 Millionen sind verschwindend gering gegen den zweistelligen Milliardenbetrag, den Microsoft in OpenAI gesteckt hat. Und das US-Unternehmen will in alle Bereiche vordringen. Ich weiß, dass Microsoft erkannt hat, dass es kaum etwas Wichtigeres im technologischen Bereich gibt und dass sie beschlossen haben, eine dominante Stellung einzunehmen, sagt er mir in einem Telefonat. Seitdem antizipiere er, dass Microsoft mit dem Partner OpenAI seine Firma existenziell bedrohen werde. Wer ihn so hört, muss sich fragen, warum seine Investoren überhaupt auf Andrudes kleine Firma setzen. Andrudes macht nicht die großen Versprechen, wie sie typisch für die Start-up-Szene und vor allem das Silicon Valley sind. Vielmehr scheint es in diesen Tagen, als wolle er den Druck auf sich und seine Firma nicht noch weiter erhöhen. Machen wir uns nichts vor, sagt er. Das Ziel einer europäischen Technologiesouveränität sei eine Mission against the odds, also entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Aus Sicht der Investoren lohnt sich das Wagnis dennoch. Zu wichtig scheint es für die Industriekonzerne, dass es zu den amerikanischen KI-Anbietern eine Alternative gibt. Sie wollen, dass es ein leistungsstarkes KI-Unternehmen in Europa gibt, das sie beauftragen können, wenn Datenschutz und Datensicherheit besonders wichtig sind, und sie möglichst genau wissen wollen, wie das KI-System zu seinen Ergebnissen gekommen ist. Dabei stiftet nicht zuletzt die enge Zusammenarbeit von Aleph Alpha mit der baden-württembergischen Landesverwaltung Vertrauen. Für Jonas Andrulis könnte es wohl kaum bessere Markenbotschafter geben als den Staatssekretär Florian Stegmann und den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Das Land ist ohnehin stolz auf seine KI-Förderpolitik. Die Stärke seiner Hochschulen, Forschungsinstitute und Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Für die Umsetzung des IPAI-Projektes in Heilbronn hat der Landtag bis zu 50 Millionen Euro bereitgestellt. Über die Kooperation mit Aleph Alpha sagt Kretschmann bei der Pressekonferenz am IPAI: Wir haben ein Startup an unserer Seite, das für Transparenz und damit auch Erklärbarkeit steht. Auch Kretschmann hat für die baden-württembergische Behörden KI geworben, nicht nur wegen ihrer Funktion. Mit dem F13-Projekt sei die Landesverwaltung frühzeitig eingestiegen, KI auch selbst zu nutzen und nicht immer nur darüber zu reden, sagt er. Wenn man das selber nutzt, hat man plötzlich einen ganz anderen Blick darauf. Jonas Andrulis dürfte dieser Satz viel bedeuten. Zumal er das F13-Projekt zunächst gegen den Willen seiner frühen Investoren gestartet hatte. André Retterath vom Wagniskapitalgeber Earlybird erzählt: Die Frage, ob wir Richtung GovTech gehen, war eine Riesendiskussion im Beirat. Bei Wagniskapitalgebern würde Technologie für Verwaltungen und öffentliche Organisationen, also Governance Technology, grundsätzlich kritisch gesehen. Da dauern die Verkaufszyklen Jahre, erklärt Retterath die weit verbreitete Skepsis. Aber Andrulis habe dagegen gehalten: Das kann doch nicht sein, das ist wichtig. Hier geht's um die Zukunft unseres eigenen Landes, erinnert er sich. Irgendwann waren wir an dem Punkt zu sagen, lass ihm die Verwaltung, solange er auch bei klassischen Unternehmen liefert, schildert Retterath. Und jetzt sieht man ihm bei jedem Meilenstein an, dass sein Blick ganz stolz sagt, ich zeige euch, das klappt mit der Verwaltung und Deutschland bekommt das hin. Viele KI-Wissenschaftler und KI-Unternehmer weltweit haben im Jahr 2023 Briefe unterschrieben, in denen sie vor den Risiken künstlicher Intelligenz warnen. Im März forderte Tesla-Chef Elon Musk zusammen mit renommierten KI-Forschern wie dem kanadischen Informatiker Joshua Bengio einen 6-monatigen Forschungsstopp. KI-Systeme, die mit menschlicher Intelligenz konkurrenzfähig sind, können tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen, schrieben sie. 2 Monate später verglichen KI-Experten um den OpenAI-Chef Sam Altman, DeepMind-Gründer Demis Hassabis und den früheren Google-Manager Jeffrey Hinton diese mit den gesellschaftlichen Risiken von Pandemien und Atomkrieg. Sie forderten, es solle zur globalen Priorität werden, das Risiko einer Vernichtung durch KI zu vermindern. Jonas Andrulis aber hält nichts davon, Panik zu verbreiten. Damit sei der Welt nicht geholfen, sagt er. Natürlich gibt es wie bei jeder neuen Technologie Risiken. Und da es um die bisher schnellste industrielle Revolution geht, kann dabei auch ordentlich etwas schiefgehen, sagt er. Zum aktuellen Zeitpunkt halte er die Gefahren durch KI aber eher für vergleichbar mit denen des Internets. Für Europa sei das Problem vielmehr, dass es momentan in einer von KI geprägten Zukunft noch gar keine Möglichkeiten zur Gestaltung habe. Wenn wir überhaupt in der Lage sein wollen, die potenziellen Gefahren der Zukunft zu beeinflussen, also auch die kulturellen und sozialen Gefahren, dann müssen wir in Europa zunächst einmal in eine Rolle kommen, in der wir handlungsfähig sind. Wer Andrulis immer wieder trifft und ihm genau zuhört, der merkt, dass er nie davon spricht, ein deutsches OpenAI oder gar Microsoft aufzubauen. Dabei bieten sich ihm viele Bühnen dazu. Die DLD-Konferenz und die Start-up-Messe Bits and Pretzels in München, die Slushed in Heilbronn, die Schifffahrt über den Neckar. Andrulis ist keiner, der das Pitchen und die Bühne liebt. Er nennt sich selbst einen Nerd. Und manchmal klingt er mit seinen technischen Begriffen auch so. Aber über KI zu reden, ist nun Teil seiner Mission. Und Woche um Woche wird er besser darin, Worte zu wählen, die alle verstehen. An einem Augustabend lädt er mich in sein Haus in der 2500 Einwohnergemeinde Gauangelloch ein. Bei einer Pizza am Wohnzimmertisch geht es um seinen Werdegang. Für den Seriengründer ist Aleph Alpha das 3. Unternehmen. Beim 1. ging es um intelligente Logistik. Beim 2. hat der Computerspieler KI trainieren lassen. Das Geschäftsmodell von Pallas Ludens war vergleichbar mit den Captcha-Tests, bei denen Internetnutzer beweisen müssen, dass sie keine Roboter sind. Nutzern wird zum Beispiel eine Reihe von Bildchen gezeigt, auf denen sie diejenigen mit einem Fahrrad markieren sollen. Jedes Mal, wenn jemand einen solchen Test macht, kann damit eine KI trainiert werden. Pallas Ludens hat dieses Vorgehen 2014 in Computerspiele integriert. Der Clou? Dem Startup gelang es, KI-basiert herauszufinden, welche Gamer welche Aufgaben besonders gut lösen konnten und mit welchen gelösten Bilderrätseln die KI die größten Fortschritte machte. Das war für Tech-Konzerne so interessant, dass Apple die Firma 2016 kaufte, was Jonas Andrulis eine Position im höheren Management unter CEO Tim Cook einbrachte. Über den Deal und seine Aufgaben bei Apple darf der Unternehmer wenig sagen. Fest steht, dass er sich seitdem über sein eigenes Auskommen keine Gedanken mehr machen muss. Bei Aleph Alpha zahlt er sich bisher fast kein Gehalt. Ein Doktoranden, der an komplizierten Fragen der Nachvollziehbarkeit von KI forscht, zahlt er zum Teil aus eigener Tasche. Andrulis will jetzt etwas wirklich Wichtiges machen und Europa eine eigene KI-Technologie in die Hände legen. Wenn wir diese Technologie so bauen, dass wir den Menschen in die Lage versetzen, Verantwortung zu übernehmen und nachzuvollziehen, wie dieses technische Tool funktioniert, wenn wir das zugänglich machen für unsere Unternehmen und unsere Regierung und unsere Journalisten und unsere NGOs, dann können wir souverän in ein neues Zeitalter kommen. Und dann können wir als Gesellschaft gemeinsam ein paar knifflige Fragen lösen. Und es gibt so viele Fragen, die Andrulis nicht allein beantworten will, obwohl so viele Menschen in Deutschland sich gerade von ihm Antworten darauf erhoffen. Ja, was bedeutet denn eine Ära, in der KI Wissensarbeit ungefähr so gut machen kann wie Menschen, fragt er. Wie können wir denn die kulturellen, die sozialen, die politischen Anforderungen, die in dieser Ära kommen, gemeinsam lösen? Er glaube nicht, dass er, Jonas Andrulis, die Lösung habe oder sie gar mit seiner Technologie schon bereitstellen könne. Wir müssen das gemeinsam herausfinden. Auf einen Blick. Hauptthema. Auch Verwaltungen sehen großes Potenzial, Prozesse mit KI schneller und effizienter zu machen. In Baden-Württemberg hat die Landesverwaltung einen Pilotversuch mit Aleph Alpha aus Heidelberg gestartet. Warum das wichtig ist? Der Automatisierungsdruck in den Behörden ist ähnlich groß wie bei vielen Unternehmen. Zugleich gelten dort jedoch auch besondere Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und die Sicherheit der Daten. Hintergrund? Aleph Alpha ist Deutschlands große Hoffnung im KI-Rennen. Die Firma hat sich von vornherein auf KI für Behörden und Unternehmen spezialisiert. Deshalb legt Gründer Jonas Andrulis auch viel Wert darauf, dass seine Technologie keine Blackbox ist. Sein Unternehmen ist führend bei der Entwicklung von sogenannter erklärbarer KI. Ausblick: Die Hoffnung ist groß, dass künstliche Intelligenz das Fachkräfteproblem in der Verwaltung löst. Laut Digitalminister Volker Wissing wird es künftig gar keine Alternative zum Einsatz von KI-Systemen geben. Ob das überall F13 wird, ist noch nicht entschieden. Für Aleph Alpha zahlt sich der Pilotversuch trotzdem schon aus. Die Politiker in Baden-Württemberg sind Werbebotschafter für die KI aus Heidelberg geworden.